The series is called The High Impact Church. Und die Serie heißt die Gemeinde mit die Eindruck macht. Like I said last week, I was waiting with the series till I thought the church was ready. Ich habe mit dieser Serie gewartet, bis ich eben das Gefühl hatte, dass die Gemeinde dafür bereit ist. And the 14 messages on discipleship were necessary for this. Und die 14 vorangehenden Predigten waren über Nachfolge, über Jüngerschaft waren eben notwendig als Vorbereitung. Because we really have to know that we are in a process. Weil wir wirklich verstehen müssen, dass wir in einem Prozess stehen. To become like Christ. In einem Prozess, der uns wie Christus macht. And how that process works. Und wie dieser Prozess funktioniert. That there's great freedom in that process. Und dass es großen Frieden in diesem Prozess Because gibt. It's God that does it in us. Denn es ist Gott, der das in uns bewirkt. And it's a very simple process. Und es ist eigentlich ein sehr einfacher Prozess. Obedience brings intimacy. Und zwar, dass Gehorsam Intimität bringt, it's Nähe. Your most basic, simple rule of discipleship. Und das ist wirklich die allergrundlegendste, einfachste Regel in der Nachfolge. Obey Jesus and you'll know him. Gehorche Jesus und du wirst ihn kennenlernen. The devil complicates everything by saying, but what if and this and that. Der Teufel macht immer alles sehr kompliziert, indem er sagt, ja, aber was ist wenn but und so weiter. God say this aber hat Gott nicht was anderes auch gesagt? And Jesus says, obey me. Und Jesus sagt aber, folge mir, gehorche obey mir. Obey me and you'll know me. Und dann wirst du mich kennen. And then the whole series, 5 messages on being authentic before God. Und dann waren 5 Predigten über das authentisch sein, das echt sein vor Gott. That I have a real faith. Das bedeutet einen echten Glauben zu haben. Not a religious faith. Nicht einen religiösen Glauben. Not faith in people. Nicht einen Glauben an Menschen. But a faith in Jesus. Sondern einen Glauben an Jesus. Not something that's external. Nicht etwas, das nur äußerlich ist. But something that's deeply internal. Sondern etwas, das ganz tief drinnen ist. And the trying of my faith is more precious than gold. Und die Prüfung meines Glaubens ist kostbarer als Gold. Because it shows whether it's authentic or not. Denn die Prüfung zeigt, ob mein Glaube echt ist oder eben nicht. And last week we talked about having a paradigm shift in the way that church ministry is done. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es einen Paradigmenwechsel gibt, eben in der Art, wie die Gemeinde operiert. That 90% of the churches stop growing because the model or the design of the church is wrong. Und dass eben der Fall ist, dass 90% der Gemeinden aufhören zu wachsen, weil das Modell der Gemeinde eben das falsche ist. And with 6 billion people in this world today, we cannot afford to stop reaching people. Und mit 6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten können wir uns es nicht leisten, damit aufzuhören, Menschen zu erreichen. With all these people around us in Vienna who don't know Christ. All diese Menschen in Wien um uns herum, die Christus nicht kennen. We cannot afford to stop growing as a ministry, as a church. Aber wir können uns das nicht leisten, aufzuhören zu wachsen als Dienst, als Gemeinde. The old design or the wrong design is this. Das falsche Design oder das alte Design ist folgendes. That the pastor and his team does ministry. Der Pastor und sein Team machen den Dienst, den and we pay Dienst. Them. Und wir bezahlen sie dafür. And we applaud them. Und wir applaudieren ihnen auch. But as we studied last week in Ephesians 4, aber so wie wir letzte Woche in Epheser Kapitel 4 studiert haben, God's design is that the pastors and the team train up the church to do the ministry. Ist es das bessere Design ist es, dass der Pastor und sein Team die Gemeinde anleiten, den Dienst zu tun. Und wir könnten heute auch hinzufügen, und Jesus wird uns applaudieren. It's a whole different thing. Und das ist ein völlig neues Konzept. We do the ministry. Wir machen diesen Dienst. Last week after the evening service, letzte Woche nach dem Abendgottesdienst habe ich etwas getan, das ich seit 23 Jahren nicht mehr getan habe. Do you know what it was? Und wisst ihr, was das war? I left early. Ich bin früher nach Hause gegangen. For 23 years, I was one of the last 5 people to leave the service. Seit 23 Jahren bin ich circa einer der letzten 5, die den Saal verlassen. Many times I locked the doors. Und oft war ich der auch als letztes zuschloss. In the morning, I'm one of the first here. Und in der Früh bin ich einer der Ersten, der da I'm ist. One of the last to leave after the morning service. Einer der Letzten, der nach dem Vormittagsgottesdienst I'm one geht. Of the first ones here before the evening service. Einer der Ersten vor dem Abendgottesdienst. And I'm one of the last ones here after service. Und eben einer der Letzten auch nach dem Abendgottesdienst. And last week I had some conversations. Und letzte Woche habe ich ein paar Gespräche and geführt. I was really tired and I thought, und ich war echt müde. I'm going home. Und ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt heim. I'm going to do something I haven't done in 23 years. Ich mache jetzt etwas, das ich seit 23 Jahren nicht mehr getan habe. I see 60 people pastoring people right now. Ich sehe, wie 60 Menschen sich um andere Menschen kümmern hier. The church is in good hands. Die Gemeinde ist in guten Händen. I can go home. Ich kann jetzt nach Hause. It's not about me. Es geht ja nicht um mich. We are all ministers. Wir sind alle Diener. It's about Christ in our midst using every single one of us. Es geht darum, dass Christus in unserer Mitte ist und jeden einzelnen verwendet. I want to study today the subject of apostles. Und ich möchte heute dieses Thema der Apostel studieren. If you turn with me, we can go to 1 Corinthians 9, start there. Und wir können in 1. Korinther Kapitel 9 anfangen. In Ephesians 4 it says that God gave some as apostles. In Epheser Kapitel 4 steht, dass Gott einige eingesetzt hat als Apostel. And some as prophets. Einige als Propheten. And some as evangelists. Und manche als Evangelisten. And some as pastors and teachers. Und manche als Pastoren und Lehrer. Now if you look up this verse on the internet. Und wenn ihr euch diesen Vers dann im Internet or study it in the with the scholars, anschaut oder euch halt Theologen dazu anschaut. It's kind of a disagreement as to whether it's four people or five people. Da gibt es da ein bisschen Uneinigkeit, ob da vier oder fünf Typen von Menschen angesprochen werden. There's also a debate whether it's actually there's no apostles and prophets today, and some people believe there are. Und manche glauben, es gibt keine Apostel und Propheten heute mehr. Andere glauben, dass es diese Gaben schon noch gibt. And it's kind of like a very divided issue. Und es ist eine da gibt's Uneinigkeit in diesem Punkt. I've had people ask me, Rob, do you believe in the fivefold ministry of Ephesians 4? Und Leute haben mich gefragt, Rob, glaubst du an den fünffachen Dienst aus Epheser Kapitel 4? Then I would think, is it five or four? Und dann beginne ich halt nachzudenken, sind es jetzt fünf, sind es jetzt vier? So let's start and let's pray. Und wir möchten da anfangen und vorher beten. Father in heaven, bless these words to our hearts. Vater im Himmel, segne bitte diese Worte in unseren Herzen. I pray. Help us to be a high impact church. Ich bitte dich, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, die einen Eindruck hinterlässt. Our time is short. Unsere Zeit ist kurz. In Jesus' name. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Das. Amen. What is a high impact church? Was ist eine Gemeinde, die großen Eindruck hinterlässt? Three things that Chip Ingram brings out in his series. Three things. Drei Dinge bringt Chip Ingram in seiner Serie. In his series The High Impact Church. Und er hat eben so eine Serie die Gemeinde mit großem Eindruck. Ja. Yeah. Mit starker Wirkung. Yeah. Okay. Three things. Drei Dinge. We can test ourselves as a church and as individuals. Und wir können uns und auch uns als Gemeinde daran prüfen. Number one, do we see unsaved people coming to Christ? Erstens sehen wir, wie Menschen, die nicht gerettet sind, Christus annehmen. Or just once in a while. Oder nur ab und zu. Are we really having an impact on an unsaved world? Machen wir wirklich einen Unterschied in einer nicht geretteten Or Welt? Or do we kind of live our Christian life as a social group? Oder leben wir unser christliches Leben so als soziale Gruppierung? Like only as a family, so als Familie? But not as a ministry. Aber nicht als Dienst. Like kind of a family that's a little bit exclusive and like if you want to join, but I mean if you don't, it's your problem. So wie eine Familie, die so ein bisschen exklusiv ist. Wenn du gern dabei sein würdest, kannst du es machen, aber. And actually, we really would prefer that no more people came. Eigentlich wäre es uns lieber, wenn nicht mehr dazu kommen würde. Because it's nice just the way it is. Weil es eben schön ist, so wie es ist. If they want to start a church, let them go start another church. Wenn sie eine Gemeinde haben wollen, sollen sie doch einfach eine Gemeinde gründen. Problem is they don't know about Christ. How can they start another church? Das Problem ist, dass wenn sie Christus nicht kennen, wie können sie eine Question Gemeinde gründen? Question 1, do we see people coming to Christ? Das wäre der erste Punkt, sehen wir, wie Menschen zu Christus kommen? Number 2, do we see people in our church maturing? Der zweite Punkt wäre, sehen wir, wie Menschen in unserer Gemeinde reifen, to the point where they change their world, wo, an einem Punkt, wo sie ihre Umwelt verändern, their family, ihre Familie, their job situation, ihre Situation am Arbeitsplatz, their social circle at school or wherever, oder ihr soziales Umfeld in der Schule oder wo auch immer sie sind. And number three, und drittens, do we as a local church affect the community? Machen wir als lokale Gemeinde einen Unterschied in unserer Umgebung. Our kindergarten does. Unser Kindergarten tut das. Our MCA school is beginning to. Die MCA-Schule the people fängt who work auch an, with the refugees, auch die mit den Flüchtlingen and arbeiten. The people who work with the drug addicts, these kind of things. Und die mit den Süchtigen arbeiten auch. Solche Going Dinge out meine ich. And serving the community. Hinauszugehen und dem Umfeld zu dienen. Now, I want you to follow me because this is so important. Und ich möchte, dass ihr mir wirklich jetzt zuhört, weil das so wichtig ist. I want to talk about apostles today. Ich möchte heute über Apostel sprechen. In four senses. Und zwar in four ways. Auf vier verschiedene Arten und Weise. And you have to understand this. Und man muss das verstehen, oder ihr müsst das verstehen. It took me a long time to figure this out. Denn mich hat's auch sehr lange gebraucht, um das herauszufinden. And what this will do is it will keep us from being in conflict with other believers unnecessarily. Und das wird uns helfen, nicht in Konflikt zu geraten mit anderen Gläubigen. And it will make the scriptures more clear. Und es wird auch die Schrift für uns klarer auslegen. And it will keep us from being deceived. Und wird uns auch davor bewahren, irgendwie verführt zu werden. And I'm gonna just bring forth four categories. Und ich möchte diese vier Kategorien herausstellen. And one is the strictest category. Und eine Kategorie ist die es am engsten sieht. Of an apostle. Ein Apostel im engsten Sinn. And then an apostle in a strict sense. Und also am engsten, dann ein Apostel in einem engeren Sinn. And then an apostle in a broad sense. Dann ein Apostel in einem weiteren Sinn. And then an apostle in the broadest sense. Und dann ein Apostel zu sein im weitesten Sinn. And these four categories really exist. Und diese vier Kategorien existieren tatsächlich. And if we look at 1 Corinthians 9, und wenn wir uns 1. Korinther Kapitel 9 anschauen, you see that Paul was an apostle in the strictest sense. Dann sehen wir, dass der Apostel Paulus ein Apostel war im engsten Sinn. There were 13 apostles in the strictest sense. Es gab 13 Apostel im engsten Sinn. He says this, am I not free? Er sagt, bin ich nicht frei? Am I not an apostle? Bin ich nicht Apostel? Have I not seen Jesus our Lord? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Are you not the result of my work in the Lord? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? What is an apostle? Was ist ein Apostel? It is someone who is what is apostle in the strictest sense? Was bedeutet es, ein Apostel zu sein im engsten Sinne? It is a person commissioned by Jesus Christ himself. Es ist eine Person, die von Jesus Christus selbst ausgesandt wurde. To do a work of God among the nations. Um ein Werk Gottes unter den Heiden, unter den Nationen zu tun. This person is given authority to do miracles, signs and wonders. Und dieser Person wurde Vollmacht gegeben, Zeichen und Wunder zu tun. Jesus chose 12. Und Jesus hat 12 dafür erwählt. Judas stepped out. Judas fiel aus. In Acts chapter 1 they replaced Judas. Und in Apostelgeschichte 1 lesen wir, wie Judas ersetzt wurde. But if you watch the process. Aber wenn ihr seht, wenn ihr diesen Prozess beobachtet, they present two people to the Lord. Dann war es so, dass sie zwei Menschen vor den Herrn and then brachten. They drew straws. Und dann haben sie das losgeworfen oder Strohhalme gezogen. Why? Warum? Because they said, Lord, you choose. Weil sie gesagt haben, Herr, du wähle den Richtigen aus. An apostle is someone that you commission. Denn ein Apostel ist jemand, den du erwählst. Not us. Nicht wir. You do it. Du machst das. They chose straws and it went to, fell to Matthias. Und sie warfen das los und es fiel eben auf Matthias. A number of years later, the Lord appears to Saul of Tarsus. Und ein paar Jahre später erscheint der Herr dem Saulus on the road to Damascus. Er war gerade auf dem Weg nach Damaskus. And he personally commissions him. Und er beruft ihn persönlich. I will show you. You will be shown what you must do. Und er sagt ihm, dir wird gezeigt werden, was du tun sollst. Then he was in Damascus and the Lord appeared to this guy Ananias. Und dann war er eben in Damaskus und der Herr erschien diesem Ananias. And he says to him, he is a chosen vessel. Und der Herr hat zu ihm gesagt, dieser Mann, also Saulus, ist ein erwähltes Gefäß. And I will show him how much he must suffer. Und ich werde ihm zeigen, wie sehr er um meines Namens leiden wird. He's a chosen vessel to the Gentiles, to the nations. Er ist ein auserwähltes Gefäß für die Heiden. Now this is a prophet in the strictest sense. Und das bedeutet ein Prophet zu sein. I mean, I'm sorry, an apostle. Ein Apostel im engsten Sinne. In Acts chapter 5 verse 15. In Apostelgeschichte 5:15. People walked under Peter's shadow and were healed. Gab es Leute, auf die der Schatten des Petrus fiel und sie wurden geheilt? I mean, no one's ever been healed in my shadow. Ich meine, in meinem Schatten wurde noch nie jemand How geheilt. How about yours? Wie schießt es mit deinem Schatten aus? Just walk by your shadow and they're healed. Einfach nur bei jemandem vorbeigehen und die Menschen werden geheilt. This is an apostle in the strictest sense. Das bedeutet es, ein Apostel zu sein im engsten Sinne. When these guys spoke, und wenn diese Menschen sprachen, their words were on the same level as the Old Testament scriptures. Dann waren ihre Worte auf der gleichen Ebene wie die Schriften des Alten Testaments. What they wrote and said was thus saith the Lord. Was sie schrieben und sagten, war so wie so spricht der Herr. These are apostles in the strictest sense. Das sind Apostel im engsten Sinne. They are the foundation of the church. Und sie sind das Fundament der Kirche. There are no more like that. Es gibt solche Männer nicht mehr. In Revelations at the end of the chapter, at the end of the book. In der Offenbarung am Ende des Buches. Talks about the new Jerusalem. Wird vom neuen Jerusalem and gesprochen. The 12 foundations of the new Jerusalem, und die 12 Grundsteine des neuen Jerusalem, that God is building in heaven and bringing down to earth, das Gott im Himmel baut und auf die Erde kommen wird. The 12 foundations are the names of the 12 apostles. Diese Fundamente, diese 12, sind die Namen der 12 Apostel. So there are apostles in the strictest sense. Also gibt es Apostel im strengsten, im engsten Sinne. Now this year I met someone who's doing ministry and they said to me, I'm an apostle. Und ich habe dieses Jahr jemanden kennengelernt, der im christlichen Dienst steht und gesagt hat, ich bin ein Apostel. My first question was in the strictest sense. Und meine erste Frage war im engsten Sinne? No, of course not. Nein, natürlich nicht. Thank you. That's all I wanted to know. Danke, das ist das, was ich hören wollte. Because oder was ich wissen wollte. There are apostles today in a strict sense, but not the strictest. Denn es gibt Apostel heute in einem engen Sinn, aber nicht im engsten Sinn. Apostles are special messengers. Apostel sind besondere Botschafter. They are commissioned by the Lord. Sie sind vom Herrn gesandt. To do a work of God among the nations. Um ein Werk Gottes zu tun unter den in den Nationen. Barnabas is such a person. Barnabas war ein solcher. Barnabas was called an apostle. Barnabas wird auch Apostel genannt. In the book of Acts. In der Apostelgeschichte. But he's not an apostle in the strictest sense. Aber im strengsten Sinne war er kein Apostel. In Acts chapter 13 you can turn there with me. In Apostelgeschichte 13, ihr könnt dort hinblättern. It's going to apply to all of us, so you got to really pay attention. Und das kann sich auf uns alle beziehen, deswegen ist es wichtig, jetzt hier aufzupassen. We see that Barnabas is not commissioned by the Lord personally. Wir sehen, dass Barnabas nicht vom Herrn selbst ausgesandt wird. But he's commissioned by the Lord from heaven through the Holy Spirit. Sondern also schon vom Herrn, aber durch die Gemeinde, durch den Heiligen Geist. Verse 1. In the church at Antioch there were prophets and teachers. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon the Niger. Barnabas und Simeon genannt Lucius Niger, of Cyrene. Und Lucius von Kyrene. Manan, who had been brought up with Herod the Tetrarch. Und Manaen, der mit Herodes dem Vierfürsten auferzogen war. And Saul. Und Saulus. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, set apart for me Barnabas and Saul, sondert mir nun Barnabas und Saulus, for the work to which I have called them, zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Barnabas is now an apostle, Barnabas ist jetzt ein Apostel, because he's a sent one, weil er einer ist, der geschickt wurde, for a special work, der ein besonderes Werk tun he's soll. Commissioned by the Holy Spirit. Er wurde vom Heiligen Geist auserwählt und geschickt. But he's not an apostle in the strictest sense. Aber im strengsten Sinne ist er kein Apostel. So when Barnabas walks, nobody gets healed under his shadow. Also wenn Barnabas geht, dann wird keiner von seinem Schatten geheilt. Barnabas doesn't do signs and wonders. Barnabas tut auch keine Zeichen und Wunder. And Barnabas, when he speaks, it doesn't become scripture. Und wenn Barnabas etwas sagt, da finden wir das nicht in der Schrift. But Barnabas is authorized by the apostles. Aber Barnabas wird autorisiert durch die Apostel. He is holding fast to their teachings. Denn er hält fest an ihrer Lehre. And this is the same with us. Und mit uns ist es genauso. There are a lot of people in the world today that would fall under the category of Barnabas. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die unter diese Kategorie des Barnabas fallen. There are many great men and women of God. Viele ganz großartige Männer und Frauen Gottes. That the Holy Spirit has called. Leute, die der Heilige Geist berufen hat. That have gone to the nations to do a work. Die ausgegangen sind in die Nationen, um ein Werk zu tun. I wasn't told to come to Austria by any human being. Mir wurde nicht von irgendeinem Menschen gesagt, nach Österreich zu kommen. God told me to come here. Sondern Gott hat mir es gesagt. The Holy Spirit was leading me to come. Und der Heilige Geist hat mich geführt, hierher zu kommen. As I would read the scripture. Und wenn ich so in der Schrift las, the teachings of the apostles, dann waren da die Lehren der Apostel. My heart would burn. Und mein Herz hat gebrannt. And the scriptures would burn inside. Und die Schrift hat so in mir drinnen gebrannt. And the Holy Spirit would speak to my heart, go. Und der Heilige Geist hat go. Zu mir gesprochen, geh, geh. And as I would listen to messages being preached, I couldn't fight it. It was like go. Und dann habe ich mir so Predigten angehört und ich konnte dem wirklich nicht widerstehen. Es war immer dieses geh, geh. But where? Aber wohin? I don't want to go. They can go. Ich wollte nicht gehen. Sie, die können doch gehen. I remember hearing a message on go. Und ich kann mir eine Botschaft erinnern, wie es geh ging. Not me. Und ich habe mir nur gedacht, nein, nicht I thought maybe no, they're too old. Nein, vielleicht die, aber nein, die sind zu alt. Five kids. Der hat 5 Kinder. No. I didn't see, I thought I am the best candidate right here. I'm young, I'm strong. Ich bin der beste Kandidat hier. Ich bin jung, I'm ich healthy. Bin stark. I know bin gesund, the word. Ich kenne das Wort. What am I waiting for? Auf was warte ich noch? And then I made a reservation with Mary to come over and visit Europe. Und dann habe ich mit Mary eine Buchung vorgenommen und wir haben Europa besucht. Because Nehemiah 2:12 was in my heart. Weil Nehemiah 2 Vers 12 in meinem Herzen go war. Go and look at the walls. Go and look at the condition. Geh und sieh dir die Mauern an, die Stadtmauern, den Zustand. And a call of God was festering in my heart. Und da war dieser Ruf Gottes, der in mir arbeitete. And this happens to millions of believers. Und das passiert Millionen von Gläubigen. For schools and hospitals and churches. Wenn es Schulen oder Spitäler oder we are commissioned by the Holy Spirit. Wir sind vom Heiligen Geist geschickt. To go to the nations. Um zu den Nationen zu gehen. You leave your country and you go to the nations. Du verlässt dein Heimatland und gehst in die Welt. Eventually all the apostles did that. Und am Schluss haben das wirklich alle Apostel getan. 6 of them were crucified. 6 von ihnen wurden gekreuzigt. And Peter upside down. Und Petrus mit dem Kopf nach unten. The calling to be an apostle. Der Ruf ein Apostel is the most frontline thing anyone can do. Ist wirklich das der größte Ruf den man bekommen kann. All the apostles were martyred. Alle Apostel starben als Märtyrer. Except John, but außer Johannes. John suffered greatly on the island of Patmos. Aber Johannes hatte auch viel zu leiden dort auf Patmos. The apostles, first apostles. Die Apostel, zuerst eben die Apostel. These are the most frontline soldiers in God's army. Das sind wirklich die Frontmänner in der Armee Gottes. Every single one of them suffered greatly for the name of Christ. Jeder einzelne hat wirklich viel gelitten um des Namens Christi willen. They saw the resurrected Christ. Und sie sahen den auferstandenen Christus. So in the strictest sense there are no more apostles. Also gibt es im engsten Sinne keine Apostel mehr. But in a strict sense, aber in einem engen Sinn, where the Holy Spirit is still commissioning people to do a work of God among the nations, wo der Heilige Geist noch ein Werk tut unter den in den Ländern, then absolutely. Dann absolut. And if someone says to me, you know, I'm an apostle, und wenn jemand zu mir sagt, ich bin ein Apostel, we got to be careful there because if they believe they are in the strictest sense, da muss man aufpassen, denn wenn sie das wirklich glauben im engsten Sinne, you got trouble. Dann gibt's Schwierigkeiten. Because you have someone who's putting their word on the level of scripture. Denn dann hast du jemanden vor dir, der sein Wort auf die gleiche Ebene stellt wie die Schrift. Or someone who's going to twist the scripture. Oder jemand, der die Schrift, die Bibel verdreht. Because of the way they view themselves. Einfach aus dem heraus, wie sie sich selbst wahrnehmen. And it becomes a very unhealthy thing. Und das wird eine sehr ungesunde Sache. There are people who are gifted. Es gibt Menschen, die sehr begabt sind. Begabt sind als besondere Botschafter zu den Nationen zu gehen. Let's talk about apostles in a broad sense. Aber sprechen wir auch über Apostel in einem weiteren Sinne. The strictest. Der im engsten. Peter, James and John. Petrus, Jakobus, Johannes. A strict sense, Barnabas. Im engeren Sinn Barnabas. Titus. Titus, you could say Timothy, Timotheus könnte ich auch dazu zählen, solche Menschen. Epaphroditus. Epaphroditus. And then in a broad sense. I'm sorry, Epaphroditus. Yeah, in a broad sense. Im weiteren Sinne. Those who are commissioned to do a work of God in their own nation. Die berufen sind, ein Werk zu tun, ein Werk Gottes in ihrer eigenen Nation. I mean, that's what the apostles did in the beginning. Das ist das, was die Apostel taten am Anfang. Eventually, Thomas went to India. Und schließlich ging Thomas nach Indien. I mean, Israel was the most antagonistic country in the world toward the gospel. Also Israel war ja wirklich das feindseligste Land auf der ganzen Welt. They killed Jesus himself. Sie haben Jesus selbst getötet. The strictest sense, the strict sense, also der im engsten Sinne, im engeren Sinn, and a broad sense, und in einem weiteren Sinn. That the Holy Spirit is commissioning individuals, dass der Heilige Geist einzelne Individuen beruft oder aussendet, to go to the prostitutes, um zum Beispiel den Prostituierten to go zu to dienen, the drug addicts, oder den Süchtigen, to go to the refugees, den Flüchtlingen zu to dienen, start schools for kids, um eine Schule anzufangen. He's speaking, he's commissioning. Und er spricht und er beruft und schickt aus. And then in the broadest sense, und dann im weitesten Sinne, every single one of us in the church, dass jeder Einzelne von uns in der Gemeinde ist called, berufen ist. To be a special messenger in our world. Berufen, ein besonderer Botschafter zu sein in unserer Welt. Now I want you to go to Matthew chapter 10. Und ich möchte, dass ihr Matthäus Kapitel 10 aufschlagt. This is the chapter where Jesus commissioned his 12 apostles. Das Kapitel, wo Jesus seine 12 Apostel berufen hat. I mean, his 12 apostles, okay. And let's just read a little bit. We'll get a couple principles from here. Und wir lesen ein bisschen und wir können uns da ein paar Prinzipien herausholen. A high impact church, eine Gemeinde, die einen starken Einfluss hat, is a church where everyone knows they are empowered. Ist eine Gemeinde, wo jeder weiß, dass er bevollmächtigt, dass sie bevollmächtigt ist. You are God's apostle to your world. Du bist der Apostel Gottes für deine Welt. You are God's special messenger to your family. Du bist Gottes besonderer Botschafter für deine Familie. You are God's special messenger to the school. Du bist Gottes besonderer Botschafter für die Schule. To where you work. Oder für deine Arbeit, für deine We Firma. Are the salt of the earth, we are the light of the world. Wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. This is the basis of a high impact church. Und das ist die Basis für eine Gemeinde, die großen Einfluss hat. Now there's some principles here. Und hier gibt's ein paar Prinzipien. In Matthew chapter 10. Hier in Matthäus Kapitel 10. Starting with verse 1, he called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits, to heal every disease and sickness. Vers 1. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben. These are apostles in the strictest sense. Apostel im engsten Sinn. He also gave it to the 70 disciples as well. Er gab es auch dem größeren Kreis der 70 Apostel. In Luke chapter 6, he chooses 12 of the 70 and he names them apostles. In Lukas Kapitel 6 wählt er 70 aus und dann nennt sie auch Apostel. Verse 5. Vers 5. These 12 Jesus sent out with the following instructions. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Go rather to the lost sheep of Israel. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. And as you go, preach this message, the kingdom of heaven is near. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. We have to apply it to ourselves. Aber wir müssen das auf uns selbst anwenden. The principle here is, your first step is go local. Das erste Prinzip ist eben, geh in deine nähere Umgebung. Yeah, go to your family. Geh zu deiner Familie. We are first special messengers to the people who are closest to us. Zuerst sind wir besondere Botschafter für die Menschen, die uns am nächsten stehen. Look, don't start going into the world, you guys. Focus on Israel first. Geht nicht irgendwo in die Nationen, sondern konzentriert euch auf Israel. That's going to come later. Das andere kommt später. I mean, some people have this idea. I want to be a missionary. I want to do a great work for God. Manche Menschen haben diesen Gedanken. Ich möchte gern Missionar sein. Ich möchte gern ein großes Werk für Gott machen. Great. Start with your family. Wunderbar. Fang mit deiner Start Familie with your an. Uncle. I witness to every single relative on both sides of the family. Beginne mit deinem Onkel. Also ich habe selbst Zeugnis gegeben, wirklich jedem einzelnen Verwandten auf I beiden Seiten der Familie. The blood of anyone in my family that ich did not receive Christ. Frei vom Blut jeglichen Verwandten. I witness to my dad. Meinem Vater habe ich Zeugnis I remember going gegeben. To play tennis with my dad in the morning. Ich kann mich erinnern, ich war mit meinem Vater in der Früh Tennis spielen. Sunday morning and he said we got to hurry because I have to go to mass. Sonntagmorgen war das und er gesagt, wir müssen uns beeilen, denn ich möchte noch in die Messe. I said that's great. I said, Dad, if you miss mass, what will happen? Und dann habe ich ihn gefragt, Dad, wenn du die Messe versäumst, was passiert dann? Oh, that would be a great sin. Oh, das wäre eine große Sünde. I said, Dad. Und dann habe ich gesagt, Every day Vater, is Sunday for me. Jeder Tag ist für mich Sonntag. And I shared Christ with him. Und ich habe ihm über Christus erzählt. In the car on the way to the tennis court, I shared Christ with my dad. Und auf dem Weg im Auto zum Tennisplatz habe ich ihm über Jesus erzählt. I said, Dad, when Jesus is on the inside. Und ich habe ihm gesagt, Jesus, Dad, wenn Jesus in deinem Inneren ist, im Herzen. I go to church because I want to be there, not because it's a sin not to go. Dann ist es so, dass also ich gehe in die Gemeinde, weil ich gern dort sein möchte, nicht weil ich gehen sollte. We have to grasp this. Und das müssen wir verstehen. Because God gave apostles and prophets and evangelists and pastors, teachers to equip the saints. Denn Gott hat all diese Ämter eingesetzt, die Apostel und die Lehrer, um die Heiligen zuzurüsten. Four offices. Zum Dienst zuzurüsten. Four offices. Und diese vier Dienste. Four umps. Diese vier Ämter. And five a fivefold ministry. Und diesen fünffachen Dienst. Apostleship, a special messenger. Der Apostel als besonderer Botschafter, establishing a work of God somewhere, der ein Werk Gottes irgendwo aufbaut, prophet, ein Prophet, evangelist, ein Evangelist, pastors, ein Pastor, and teachers, a fivefold ministry, ein fünffacher Dienst, that all of us need to enter into. Ein fünffacher Dienst, in den wir alle eintreten müssen. Now watch. There's people who are in the office. Es gibt Menschen, die eben in einem Amt sind, I'm in the office of the pastor. Und ich begleite dieses Amt des Pastors. That means I'm responsible for the welfare of this church. Das bedeutet, ich bin verantwortlich für das Wohlergehen der Gemeinde. And I will stand face to face with the Lord, and He will hold me responsible. Und ich werde von Angesicht zu Angesicht vor dem Herrn stehen und er wird mich dafür verantwortlich okay, halten. Okay, Lebgasse 34, come on up. It's your turn to stand before the Lord. Okay, Lebgasse 34, ihr seid dran, vor den Herrn zu treten. But the Lord wants to see Rob. Aber der Herr möchte gern den Rob sehen. He wants to talk to him. Er möchte mit ihm sprechen. I stand there before the Lord. Und dann stehe ich dort vor dem Herrn. And God will hold me responsible. Und Gott wird mich dafür zu verantworten. For the welfare of this church. Für das Wohlergehen dieser Gemeinde. And He will hold us all responsible. Und wird uns alle dafür verantwortlich. But He will hold me first responsible. Aber mich an erster Stelle. I put you in the office, you had the oversight. Ich habe dich in dieses Amt gesetzt und du hattest die Aufsicht. You were a shepherd under me. Du warst der Hirte unter mir. What happened to the flock? Was ist mit der Herde He passiert? Will hold me responsible. Und wird mich dafür verantwortlich halten. Number two, there's the gift. Und zweitens gibt es die Gabe. And this was Barnabas. Und das war Barnabas. He was gifted to be an apostle, but he wasn't in the office. Er bekam die Gabe, ein Apostel zu sein, aber er hatte nicht das Apostelamt. He went to the nations and he did a work. Er ging zu den Nationen und er hat ein Werk getan. And number three, there's the work. Und drittens gibt es das Werk. Like Paul told Timothy. So wie Paulus dem Timotheus Timothy, sagt. Timothy, do the work of an evangelist. Timotheus, tu das Werk eines Evangelisten. You're not an evangelist, I know that, but do the work of one. Du bist kein Evangelist, aber tue das Werk eines Evangelisten. I'm not an evangelist. Ich bin auch kein Evangelist. But I've done the work of one. Aber ich habe die Arbeit eines Evangelisten getan. I have shared getan. Christ with all of my friends, all of my family. Ich habe Christus mit all meinen Freunden, mit meiner ganzen Familie Sometimes geteilt. Sometimes I'd be sharing Christ with one of them. Und manchmal habe ich so über Christus mit jemandem And my gesprochen. Wife, who has the gift of evangelism, und meine Frau, die diese Gabe besitzt, die Gabe she would der whisper Evangelisation, in my ear, die flüsterte mir dann so ins Ohr, Rob, they're ready. Rob, es ist soweit. You've said enough. Du hast schon genug gesagt. Let's pray with them. Beten wir mit ihm oder mit ihr. Right. I think I knew that. Yeah. Okay, ja. Would you like Danke, to pray? Ja. Möchtest du gerne beten? I would love to pray. Ich würde es gerne See, beten. An evangelist knows those moments, you know. Ein Evangelist kennt diese Augenblicke. I'm doing the work of an evangelist. I'm sharing Christ. Ich tue das Werk eines Evangelisten, ich teile Christus. My wife knows when to pick the fruit. Und meine Frau weiß aber, wann die Frucht reif ist. Chip Ingram says that 10% of your church has the gift of evangelism. Chip Ingram sagt, dass 10% einer Gemeinde in der Regel die Gabe der Evangelisation haben. But we all do the work. Aber wir alle tun dieses Werk. Now a couple principles here. Number one, go local. Und hier sind ein paar Prinzipien verborgen. Erstens, fang in deiner Umgebung an. If you don't go to your family, who's going to go? Wer soll sonst zu deiner Familie gehen? Oh, you will, Pastor Rob. Naja, du machst das, Pastor Rob. I'll make parties and you come and visit. Ich mache eine Party und ich lade dich auch ein. Yeah, maybe sometimes it's fine. Ja, you vielleicht know. Geht das manchmal. I don't mind doing stuff like that. Und But You are the special messenger. Aber du bist ja der besondere Botschafter. I'm not going to go to your school. Ich werde nicht in deine Schule to gehen. Your job, oder in deine Firma. To your family, in deine Familie. All of my relatives in Slovakia. All meine Verwandten in der Slowakei. I'm the Apostle Paul to them. Ich bin der Apostel Paulus für sie. They look at me and they think, Robert, like he's like this like holy man. Und sie schauen mich an und sagen, Rob, der ist so dieser heilige Mann. And I am in that sense. Und in diesem Sinne bin ich das I für sie. I brought Christ to them. Ich habe Christus zu ihnen gebracht. They've all heard about the gospel. Und sie haben alle vom Evangelium gehört. And I'm not an evangelist. Und ich bin kein Evangelist. But what is authentic on the inside finds its way to your mouth. Aber was im Inneren authentisch ist, findet auch den Weg zum Mund. And this is why the whole series on being authentic is so important. Und deswegen war diese ganze Serie über Authentizität so Because wichtig. If it's real inside, it's gotta come out. Denn wenn es innen echt ist, dann muss es ja irgendwann rauskommen. Jesus cast this demon out of this kid who was who had this legion inside of him. Jesus hat diese Dämonen ausgetrieben aus diesem Kind. And this kid, diesem Jugendlichen. Yeah, and he said, I want to go with you. Und er hat gesagt, ich möchte mit dir gehen. And in Mark chapter 5 verse 19 Jesus said, no, you go to your family. Und in Markus 5 sagt er, nein, du geh hin zu deiner Familie. Go to your family and tell them about all the Lord has done for you. Geh zu deiner Familie und erzähl ihnen all die Dinge, die der Herr für dich getan hat. No, you come with me, Jesus, and you tell them. Nein, Jesus, du komm mit, du sag es no, ihnen. No, you go and you tell them what I did. Nein, du geh hin und du sag ihnen, was ich getan the habe. The Samaritan woman at the well. Oder die Samaritanerin an diesem Brunnen. Why don't you go get your husband? Warum holst du nicht deinen Mann? Well, I don't have a husband. Naja, ich habe keinen That's Mann. Right, you've had four so far. Das stimmt. Now you're on your fifth, vier right? Hast du bisher gehabt und the jetzt, guy you're living with isn't your husband. Und der jetzt, and der ist she gar nicht went dein Mann. To her town und sie ging in ihre and Stadt she told everybody. Und sie hat jedem davon erzählt. She was an apostle. Sie war ein Apostel. In the broadest sense, in the broadest sense. Im weitesten Sinne. She was commissioned by Jesus. Sie wurde von Jesus ausgesandt und sie ging. And this is us. Und so ist es we mit have uns. To recognize these things. Und wir müssen diese Dinge erkennen. There are people that God has commissioned in this world today. Es gibt Menschen, die Gott in dieser Welt ausgesandt we need hat. To pray for. Und für diese Menschen müssen wir there beten. There are people in Indonesia and people in China and also Africa. Kinder in Indonesien, in China and oder the Holy in Afrika. Spirit has sent them there. Und der Heilige Geist hat sie dorthin geschickt. And there's people here today that God will speak to you and send you somewhere. Und auch heute sind sicher Leute da, zu denen Gott sprechen wird. Is it possible that we could be 400 people in our church? Wäre es möglich, dass wir 400 sind in unserer Gemeinde? But nobody here ever hears from the Holy Spirit to be sent somewhere? Und keiner je vom Heiligen Geist hört, irgendwo hinzugehen? Nobody to Vietnam wird. Or nobody has this burning inside. Something's moving on the inside. Niemand hat dieses Brennen im Inneren, das so eine etwas, das sich bewegt im Inneren. I gotta go to the nations. Ich muss gehen. Ich muss zu den Nationen. I gotta prepare. Ich muss mich vorbereiten darauf. Which brings us to the next principle. Und das bringt uns hier zum nächsten Prinzip. And we'll close soon. Und dann wollen wir schließen. Okay, he says in verse 8, heal the sick. In Vers 8 sagt er, heilt Kranke, raise the dead, weckt Tote auf, cleanse the lepers, reinigt Aussätzige. I mean, this is like apostles in the strictest sense. Das sind Apostel im engsten Sinn. Drive out the demons. Treibt Dämonen aus. Freely you have received, freely give. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. That applies to every one of us. Das lässt sich auf jeden Einzelnen from the strictest to the broadest sense. Vom engsten bis zum weitesten Sinne. You have to receive first. Man muss zuerst empfangen. It has to be authentic. Es muss authentisch sein. And when you receive first, it's easy to give freely. Und wenn du zuerst frei bekommen hast, ist es auch sehr frei zu geben. All these people were in a process of being trained by God. All diese Menschen standen in einem Prozess von Gott trainiert zu werden. Peter, Andrew, Barnabas, Petrus, Andreas, Saul Barnabas, of Tarsus, der Saulus, when von he became Paul, als er Paulus wurde. He was up in Tarsus for years. Er war in Tarsus, jahrelang war er dort. He was in Arabia for 3 years. Und dann war er 3 Jahre in Arabien. And God is teaching him and training him Gott hat ihm Dinge gelehrt. Und in the wilderness. Und das Ganze war eben dort in der Wüste. And then the Holy, and then the time came, the Holy Spirit said now. Und dann kam die Zeit und der Heilige Geist sagte jetzt. Acts 13:1 now. Apostelgeschichte 13 Vers 1. Now is the moment. Jetzt ist der Augenblick. And that came in my life. Und das war in meinem Leben auch so. 23 years old. Ich war 23 Jahre alt. Living in Springfield, Massachusetts. Und ich war in Springfield, Massachusetts. And something was stirring in my heart so deep. Und etwas war in meinem Herzen, das war so tief drinnen, das mich bewegt hat. I was fighting with it week after week. Und ich habe wirklich wochenlang damit und dagegen gekämpft. And my wife witnessed it and she said, "What's wrong with you?" Und dann meine Frau hat das beobachtet. I don't know. I just feel strange. I feel so weird, so far from God. I don't know. Ich fühle mich so eigenartig. Ich fühle mich auch so weit weg von Gott. I feel so strange. And I was like crying on my pillow. Und ich habe geweint auf meinem Polster. And after about 6 or 7 weeks. Und nach vielleicht 6 oder 7 Wochen. I said, God, what are you doing to me? Da habe ich gefragt, Gott, was machst said, du mit you, mir? If you don't talk to me, wenn du nicht zu mir sprichst, I'm gonna run away. Dann kann ich nur davonlaufen. I'm gonna run to Europe. Ich laufe nach Europa. And then when I said those words, everything went. Und als ich diese Worte aussprach, like all the lights in a mall just went, gingen auf einmal alle Lichter an und alles. Ding, ding, ding, ding. And I stood there. Ich hatte so recht. Und ich stand da. I said to my wife, und ich habe zu meiner Frau gesagt, God, you spoke to me. Gott hat gerade zu mir gesprochen. We're moving to Europe. Wir ziehen nach Europa. Now. Jetzt. It's the time. Es ist die Zeit. Now's the time. Jetzt ist die Zeit. And we came. We prepared. Und wir kamen. Wir haben uns and vorbereitet und wir sind hergefahren. And this church started. Und haben diese Gemeinde begonnen. There's a moment. Es gibt einen Moment. God wants us to go local. Es gibt einen Moment, Gott möchte, dass wir in unserer näheren Umgebung sind. To receive, er möchte, dass wir empfangen, so that it's authentic, damit das Ganze authentisch and he ist. Wants us to freely give. Und er möchte, dass wir frei geben. The rest of the chapter is just loaded with principles. Der Rest dieses Kapitels ist wirklich vollgepackt mit Prinzipien. Just be careful whether it applies to the strictest apostle. Aber wenn ihr das lest, passt halt auf, ob es auf Apostel im engsten Sinne anzuwenden and how ist it applies to you. Und wie es auf dich anzuwenden ist. I'll just close with this. Und mit folgenden Gedanken möchte ich schließen. What was the motivation of an apostle? Was war die Motivation eines Apostels? To give. Es war die Motivation zu geben. Freely you've received, freely give. Frei habt ihr empfangen, gebt auch frei. The world is full of false prophets and false apostles. Die Welt ist voll von falschen Propheten, von false falschen Aposteln, von falschen Evangelisten, and false pastors and false teachers. Falschen Pastoren, falschen Lehrern. Just load it. Just look on the television sometime. Schaut nur mal ins Fernsehen ab und zu. I was watching this one guy and he said, I'll pray with you. Und ich habe diesen einen Typen zugeschaut und er hat gesagt, ich werde mit euch beten. And you can buy my footprints. They're like plastic cutouts of his shoes. Und ihr könnt meine Fußstapfen kaufen. Yeah, little plastic cutouts of his shoe print, you know. So kleine he says Abbildungen you lay them next to your bed. Seines Fußabdrucks und er hat gesagt, ihr könnt and when die you neben get up euer in the Bett morning, legen. Stand on them. Und wenn ihr aufsteht in der Früh, dann steigt in meine Fußstapfen. And we'll pray together. Und wir werden gemeinsam beten. And if you send me $20, I'll send you these footprints. Und wenn ihr mir $20 schickt, dann schicke ich euch diese Fußabdrücke aus Plastik. Thousands of people do. Thousands and thousands. Und Tausende von Menschen tun das. How can you discern a false prophet or a false apostle and the authentic one? Wie kann man einen echten von einem falschen Propheten oder Apostel unterscheiden? Is he doing the ministry to get or to give? Tut er den Dienst, um zu empfangen oder um zu geben? It's fundamental, it's foundational. Und das ist wirklich das Fundament. And I've got to check my own heart. Und ich muss auch ständig mein eigenes Herz prüfen. So I just want to close today with this. Und ich möchte schließen. I want more than anything in my life. Mehr als alles andere in meinem Leben for this church to be historical. Möchte ich, dass diese Gemeinde historisch ist. I count the days almost. Und ich zähle fast die Tage, when Romans chapter 14, verse 12 will be fulfilled. Wenn Römer Kapitel 14 in Erfüllung geht. You will stand, I will stand face to face with our Lord. Dass ich Angesicht zu Angesicht vor unserem Herrn stehen werde. And have to give an account. Und Rechenschaft ablegen muss. Three things. Drei Dinge. Are important. Souls to Christ. Drei Dinge sind wichtig. Menschen, die zu Christus kommen. Did the church mature so that we were each changing our world? Ob die Gemeinde heranreift, damit jeder Einzelne seine Welt verändert? You change your world when you begin to believe that you are God's special messenger. Und man beginnt seine Welt zu verändern, wenn man anfängt zu glauben, dass man Gottes Botschafter ist. And how did Lebgasse 34 affect the community? Und wie, drittens, wie hat die Lebgasse 34 ihr Umfeld geprägt? These are three foundational questions I will have to answer to the Lord. Das sind drei grundlegende Fragen, die ich dem Herrn beantworten muss. And it would be a very unfortunate thing if I came out of that meeting with my head dropped really low. Und das wäre sehr unschön, wenn ich aus diesem Meeting rauskomme und mein Kopf ganz tief hängt. And I say to all of you, und ich sage dann zu euch, I am so sorry. Es tut mir so leid. I am so sorry. Es tut mir wirklich so leid. I really, really screwed up. Ich habe da wirklich versagt. How do you think you will feel when you go in? Wie glaubt ihr, was für ein Gefühl werdet ihr haben, wenn ihr reingeht? What if I was to come out? Oder was ist, wenn ich rauskomme? With a smile on my face. Mit einem Lächeln im Gesicht. And say by the grace of God. Und ich sag durch die Gnade Gottes. He said, well done. Er hat gesagt, recht so. Wow, that's what I live for. Das ist das, wofür ich lebe. Because souls are on the heart of God. Weil Seelen, weil Menschen auf dem Herzen Gottes Amen. Sind. Would you pray with me now? Würdest du jetzt mit mir beten? Let's pray together. Wir wollen gemeinsam beten. About how God wants to call each one of us. Dafür beten, wie Gott uns jeden einzelnen von uns berufen will. Ein Apostel zu sein im weitesten Sinne. A special messenger. Ein besonderer Botschafter. Lord Jesus, we are standing before you, sitting before you this morning. Herr Jesus, wir stehen, wir sitzen vor dir heute Each Morgen. One of us, jeder einzelne von who uns. Have put their faith in you, jeder einzelne, der sein Vertrauen auf dich gesetzt your child. Hat, der dein Kind ist. We live in this world. Und wir leben in dieser Welt. And yet we have such little confidence in ourselves. Und trotzdem haben wir so wenig Vertrauen in uns selbst. To be used by you. Dass wir von dir verwendet werden. We feel insecure. Wir fühlen uns unsicher. We are fearful. Wir fürchten uns. We feel we don't know anything. Und wir haben das Gefühl, nichts zu wissen. But the blind man said, I only know one thing. Aber der Blinde hat damals gesagt, ich weiß nur eines. I was blind and now I see. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Lord, I pray this morning. Herr, ich bete heute Morgen. That every single one of us today, dass jeder einzelne von uns, will say yes to you. Ja zu dir sagt. Yes, Lord, I am a special messenger to my family. Ja, Herr, ich bin ein besonderer Botschafter für meine Familie. To my school. Für meine Schule. To my work. In meiner Arbeit. Teach me, Lord. Lehre mich. To Herr. Be the light of the world. Lehre mich, das Licht, ein Licht der Welt Teach zu sein. Teach me to shine in a dark place. Hilf mir zu scheinen an einem dunklen Ort. By your grace to change my world. Durch deine Gnade, Herr, meine Welt zu verändern. Every single one of us, I pray. Für jeden Einzelnen bitte ich. Just spend a moment before the Lord and just thank Him for His grace. Verbring einfach einen stillen Augenblick allein vor dem Herrn. Danke ihm für seine Gnade. It's not I, but the grace of God that is with me. Nicht ich bin es, sondern die Gnade Gottes in mir. Thank you, Lord, this morning for your grace. Danke, Herr, heute Morgen. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen hier. And you've never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen. Would you pray with me to God? Würdest du mit mir beten, and zu Gott beten? For forgiveness und um Vergebung bitten? And a new life und um ein neues Leben in, Christ. In Christus? Just pray, God, forgive me. Bete ganz einfach, Gott, vergib and mir. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus, the Lamb of God. Reinige mich durch Jesus, das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünden der Welt wegnimmt. Give me the gift of eternal life. Gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen bitte ich das. Amen. Amen.